Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich begrüße euch aus dem Studio in Halle zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, neben Radio Lotte auch zu hören beim FSK in Hamburg und bei Radio Korax in Halle mit Lukas Hohlfeld am Mikrofon. Und ich möchte in dieser Ausgabe einen Ausflug ins Theater machen. Vielmehr will ich mich den Debatten widmen, die um ein kritisches und realistisches Theater geführt worden sind. Und das heißt wiederum vor allem, ich möchte auf eine Tagung hinweisen, die am nächsten Wochenende in Berlin stattfinden wird. Es wird da ein Symposium stattfinden, bei dem es sich um eine ästhetische Bestimmung des realistischen Theaters drehen wird. Dazu hört ihr ein ausführliches Interview. Bertolt Brecht wird sich dann auf gewisse Weise zu Wort melden und zu guter Letzt werdet ihr dann in den Club der Unsichtbaren eingeführt werden. Das ist das Programm für die kommende Stunde. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Wirklichkeit erfahrbar und erkennbar zu machen, das Wesen von Wirklichkeit zur Darstellung zu bringen, das sind wesentliche Ansprüche des Realismus. Realismus, das darf nicht verwechselt werden mit einem bestimmten Stil, denn die Frage, wie man Wirklichkeit am besten zur Darstellung bringen kann, das hängt ab vom jeweiligen Gegenstand, das hängt ab vom jeweiligen Wirklichkeitsbereich, der zur Darstellung gebracht werden soll. Und so hat der Realismus unter den verschiedenen Künsten auch kein bevorzugtes Genre. Es gibt realistische Malerei, es gibt realistische Literatur und sogar realistische Musik. Theater, Realismus, Realität, Das ist der Titel von einer Tagung, die am 22. und 23. Juli in Berlin stattfinden wird. Eine Tagung, bei der das realistische Theater im Zentrum stehen wird. Dieses Symposium wird sich der Geschichte, der Gegenwart und dem Begriff des Realismus in Bezug auf das Theater widmen. Im Ankündigungstext zu diesem Symposium heißt es: Das Verhältnis von Theater und Politik wird gegenwärtig diskutiert. Soll sich das Theater engagieren? Soll es reflektieren? Oder ist die Frage schon falsch gestellt? In den Widersprüchen des eigenen Engagements verfangen hat sich eine Idee des Theaters, die Authentizität und Partizipation als Schlüsselbegriffe neuer Ästhetik wie sozialer Praxis etabliert hat. Diese Form des Bühnenengagements verbleibt ästhetisch allzu oft im Reportagenhaften. Die reklamierte Innovation verbleibt auf der Ebene technischer Effekte. Können so wirklich neue Wirkungen erzielt werden? Und hat nicht die performative Wende des Theaters mit der performativen Wende in den kapitalistischen Zentren die Aktivierung der Arbeitskraft und ihrer kreativen Reserven gemeinsam? Eine Rückkehr zum bürgerlichen Ästhetizismus kann es nicht geben. Die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts hat den schönen Schein der Kunst nicht unberührt gelassen. Die Frage allerdings lautet: Wie ist ästhetische Verbindlichkeit möglich? Der Begriff des Realismus, der in der Debatte um Kunst und Politik im 20. Jahrhundert eine zentrale Stellung einnahm, scheint am Beginn des 21. Jahrhunderts vergessen. Doch in letzter Zeit wird wieder über neuen Realismus diskutiert. Kann es einen Realismus geben, der nicht die Unterordnung der Kunst unter Politik meint, wie es die historisch erfolgte Ideologisierung des Begriffs nahelegen mag? Und wie könnte ein Realismus beschaffen sein, der als vielfältige Methode auf die Ermöglichung einer gemeinsamen Erfahrung der Realität durch Kunst zielt, also im Theater eine Haltung des Publikums zur Bühnenkunst ermöglicht, die als Erfahrung der Subjekte ebenfalls für politische Situationen verbindlich sein kann? Realismus ist ein dialektischer Begriff, der seine Spannung zwischen Kunst und Wirklichkeit unter Beachtung ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer vermittelten Wirkungen aufeinander hat. Das Symposium Theater, Realität, Realismus widmet sich der Geschichte, der Gegenwart und dem Begriff des Realismus in Bezug auf das Theater. Die historischen Konstellationen des Begriffs sollen untersucht, seine gegenwärtige Bedeutung diskutiert und seine theoretischen Implikationen erörtert werden. Das ist also die inhaltliche Rahmung dessen, was am nächsten Wochenende am 22. und 23. Juli, also am Freitag und Samstag in Berlin, im Institut für Deutsche Literatur stattfinden soll. Und ich habe mich mit einem der Organisatoren, mit Jakob Heiner, getroffen und ich habe ihn zu dieser Konferenz befragt. Ich habe ihn zunächst danach gefragt, wie es zu dieser Konferenz gekommen ist. Diese Konferenz ist so entstanden, dass tatsächlich eine, sag mal, Gruppe von Freunden, wir sind also eine Gruppe von Freunden des Öfteren ins Theater gegangen, gemeinsam, haben uns verschiedenste Inszenierungen angeschaut, sagen wir mal vom deutschen Theater bis zur Produktion der freien Szene und haben so viel über Theater überhaupt diskutiert und über ästhetische Grundlagen natürlich auch unsere Diskussion. Also das lief dann immer schon mit. Zugleich haben wir auch immer über politisches Theater nachgedacht und haben da auch eine gewisse Enttäuschung bei uns allen festgestellt, die teilweise ganz andere Gründe hat, wenn man ins Detail schaut. Aber erstmal gibt es irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit, die wir bei uns feststellen konnten, was den Zustand eines politischen Theaters betrifft. Und aus dieser Überlegung heraus, dass wir irgendwie sowohl teilweise ästhetisch unbefriedigt sind und aber auch politisch, ist diese Idee entstanden, doch mal sich das Verhältnis dann von Ästhetik und Politik anhand zum Beispiel eines Begriffs wie Realismus, der ja eigentlich nur als eine Art Stellvertreterbegriff irgendwie für diese Diskussion steht, zu untersuchen. Und das war dann die Idee für das Symposium. Das heißt, der Ausgangspunkt ist eine Unzufriedenheit mit dem Theater, wie es sich in der Gegenwart darstellt. Ich weiß, dass du jemand bist, der sehr viel ins Theater geht und auch nicht nur in Berlin, in der Stadt, in der du lebst, sondern auch in Theater von anderen Städten. Wenn du da dir deine Erfahrung mal hernimmst, wie würdest du denn den Zustand des Gegenwartstheaters beschreiben? Also was für Tendenzen lassen sich denn da vielleicht feststellen? Also ich würde sagen, erstmal ganz grundlegend bewegt sich das Gegenwartstheater irgendwo zwischen sowas wie einer belanglosen Beschaulichkeit auf der einen Seite und einer Art kritischen Kritik auf der anderen Seite. Also was sich als eine Tendenz der letzten Jahre sicherlich beobachten lässt, ist, dass eine bestimmte auch akademische linke Kritik an vielen Theatern sehr hofiert wird, die bestimmt auch einen bestimmten politischen Anspruch hat. Quasi bedauerlicherweise geht aber, sagen wir mal, mit diesem Import aus den akademischen Debatten eigentlich keine ernstzunehmenden ästhetischen Versuche einher, irgendwie Theater zu beleben, beziehungsweise die Versuche, die es gibt, beschränken sich sehr darauf, sowas wie einfach nur Authentizität zum Beispiel auf der Bühne zu erzeugen. Das heißt, man nimmt Teile der Wirklichkeit und stellt sie quasi als Kunstfremdes auf die Bühne und versucht so Irritationseffekte zu erzeugen. Diese Irritationseffekte, je zahlreicher sie verwendet werden, funktionieren natürlich auch immer schlechter und erzeugen leider auch nicht unbedingt sehr viel mehr als Irritation. Ich glaube, das ist die eine Tendenz, dass es durchaus eine Politisierung gibt, die aber in einer gewissen Weise an der Oberfläche bleibt. Und durch dieses so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, passiert es auch, dass viele dieser Stücke dann, naja, so etwas ins Reportagenhafte kippen und tatsächlich eigentlich relativ wenig erzählen können. Da gibt es also auch eine gewisse Hilflosigkeit, irgendwie Wirklichkeit nochmal erzählen zu können. Also das ist auch eine Krise des Erzählens, des Theaters, denke ich, die es da gibt. Du hattest jetzt schon ein Stichwort da so mitgebracht, nämlich dass es vielleicht darum geht, etwas von der Wirklichkeit zu erzählen. Und das verweist ja auf einen Begriff, der für das politische Theater, gerade auch für eine sozialistische Theatertradition enorm wichtig ist, nämlich der Begriff des Realismus. Wenn man jetzt sozusagen diesen Debatten fremd ist, wie würdest denn du in Grundrissen diesen Begriff des Realismus beschreiben? Ich denke, der Begriff des Realismus bezeichnet sehr viele Phänomene. Wenn wir uns das historisch anschauen, müssen wir feststellen, der Begriff des Realismus wird als erstes in einer gewissen Weise auch von den Naturalisten verwendet, Leuten wie Hauptmann zum Beispiel, der überhaupt sowas wie Dialekt auf die Bühne bringt, also quasi einen Angriff auf die Hochsprache der Theaterbühne und quasi so kommt in einer gewissen Weise die Gosse auf die Bühne und vor das bürgerliche Publikum. Aber es gibt in dem, der Begriff des Realismus entwickelt sich quasi vom späten 19. Jahrhundert bis über das ganze 20. Der nächste Schritt des Realismus, der vor allem bekannt ist, sind ja die Diskussionen, wie du es angedeutet hast, die im Zusammenhang mit der Entwicklung einer sozialistischen Kunst und Sozialismus überhaupt stehen. Da wird der Begriff des Realismus ja auch wiederum in Abgrenzung zum Naturalismus und teilweise auch in Abgrenzung zum Expressionismus verwendet. Ich denke da an die Debatten, vor allem der 30er Jahre, an denen Leute wie Ernst Bloch, Hans Eisler, Bertolt Brecht und Georg Lukács unter anderem beteiligt waren. Und diese Diskussion stand unter verschiedensten Eindrücken, der natürlich bestimmte technische Entwicklungen der 20er Jahre, erstmals zum Beispiel Video auf der Bühne, ja, was dann bei Piscator und Brecht vorkommt. Da geschehen zahlreiche erstmal technische Innovationen, dann natürlich aber auch eine bestimmte politische Situation, die irgendwo zwischen russischer Revolution und Erstarken der faschistischen Bewegung steht, also irgendwie auch dem Zwang zur Volksfrontpolitik. Die Volksfrontpolitik steht ja auch im Hintergrund dieser Diskussion. Das heißt, auch wenn wir heute über Realismus diskutieren, können wir nicht einfach diese Begriffe nehmen und wir können damit nicht das Gleiche bezeichnen, sondern es ist, glaube ich, ein Teil dieser Diskussion auch für die Gegenwart zu gebrauchen. Und da geht es vor allem um quasi den ganzen begrifflichen Apparat, wie man eben das Verhältnis von Kunst und Politik denken kann. Und da hat, glaube ich, sich in der ganzen Diskussion gezeigt, dass Kunst in der Lage ist, Wirklichkeit anders erfahrbar zu machen, als auf die Weise, auf die wir täglich mit der Wirklichkeit natürlich auch oder mit zumindest Ausschnitten davon konfrontiert sind. Also was Kunst machen kann, ist die Wirklichkeit durch ihre Verfahrensweisen so noch einmal uns vorzuführen, dass sie uns in anderer Art und Weise begegnet und für uns erkennbarer, begreifbarer macht und sicherlich auch uns ermöglichen kann, Haltung einzunehmen, die vielleicht in den Zwängen des Alltags uns unmöglich erscheinen. Das heißt, das Theater kann da eine viel, also natürlich kann das Theater auch einen größeren Ausschnitt von Wirklichkeit zeigen, als man das vielleicht als Einzelperson selbst vor Augen hat. Es kann also unser Gesichtsfeld zum einen erweitern und es kann uns eben Erkenntnis ermöglichen und auch ein gewisses Probehandeln als Publikum, was erstmal im Raum des Publikums so betrachtet konsequenzlos bleibt, indem es als solches Probehandeln ja noch nicht mal strafbar ist oder so. Also man kann quasi in der Kunst natürlich auch viel gewagter denken und in einem viel größeren Horizont denken, als eben der Alltag das hergibt. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Peter Hacks, der das mal so ausgedruckt hat, wie die Kunst dann eben auch dazu steht. Er sagt, denn der Kommunismus ist am Horizont, seit es eine Kunst gibt. Und wo angemessen über Kunst gedacht wird, wird über Kommunismus gedacht. Und dafür steht auch dieser Begriff des Realismus, dass mit der Kunst die Idee der Schönheit und Menschlichkeit in der Welt ist und natürlich die Gesellschaft diesen Schritt, der natürlich in der Kunst vorweggenommen wird als abgespaltener Bereich, die Gesellschaft diesen Schritt natürlich auch noch tun muss. Ich würde auch nochmal nachfragen, was den Realismusbegriff betrifft. Du hattest gesagt, dass sozusagen ein realistisches Kunstwerk die Wirklichkeit erfahrbar macht, aber anders als sozusagen das die alltägliche Weise oder eine normale Wahrnehmung sozusagen macht. Dann würde ich sozusagen vielleicht da nochmal diesen Faden weiterspinnen, was das für ein realistisches Kunstwerk vielleicht bedeutet. Und vielleicht auch in Abgrenzung zu, ja, weiß ich nicht, einem Eskapismus oder einer rein fotografischen Wiedergabe oder ja, sozusagen, was es vielleicht für Abgrenzung gibt vom Realismus. Also was wären Anforderungen an ein realistisches Kunstwerk oder an ein realistisches Theaterstück? Der Realismus kann in einer gewissen Weise nur das Denken über das Verhältnis von Kunst und Politik sein. Es kann nicht eine Vorlage sein für jedes einzelne Kunstwerk, wie das genau funktioniert, weil in jedem einzelnen Kunstwerk muss sich eine lebendige Dialektik der eingesetzten Mittel, der beabsichtigten Zwecke, der Materialien und der Stoffe selbst herstellen. Und ich denke, alles, was man über diese Dialektik im Kunstwerk selbst sagen kann, ist, dass sie eine gewisse Materialangemessenheit braucht. Und in der Materialangemessenheit würde eigentlich schon die Angemessenheit der Wirklichkeit stecken, insoweit, dass natürlich das Material selbst ein auch historisch-gesellschaftlich formiertes ist und letztlich alle Widersprüche der Gesellschaft, nämlich viel weniger zu sein, als sie sein könnte, also quasi die ganze Rückständigkeit der Gesellschaft, ja auch quasi in der Frage von Material und Stoff auch wieder auftaucht. Also für den Realismus ist in gewisser Weise entscheidend, dass er sich nicht auf so etwas wie Fotorealismus oder Ähnliches einlässt, was man, glaube ich, besser als Naturalismus bezeichnen sollte, sondern der Realismus sollte, sagen wir, die besten zur Verfügung stehenden Kunstmittel nutzen können im Sinne einer politisch-emanzipatorischen Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt natürlich, die Widersprüche der Wirklichkeit, also des Stoffs und des Materials, tatsächlich zu explizieren. Also ich glaube, sowas wie Widersprüchlichkeit in einer Form, in der sie erkennbar wird als ein Prozess mit bestimmten Kräften, und zwar quasi sowohl in dem, was das Kunstwerk bedeutet, sowie in dem, wie es in sich funktioniert, wäre eine Anforderung an Realismus bei gleichzeitigem Festhalten daran, dass es eine Vielfalt an realistischen Verfahren und Darstellungsformen gibt und geben muss, dass der Realismus keineswegs eine Methode ist oder schon gar nicht ein Stil. Das ist, glaube ich, eine historische Verkürzung gewesen, die vor allem auch mit bestimmten Erscheinungen des sozialistischen Realismus zum Beispiel zu tun hat, die, glaube ich, sich nicht für besonders fruchtbar erwiesen haben, weder gesellschaftlich noch für die Kunst. Das sagt Jakob Heiner, der maßgeblich an der Organisierung des Symposiums Theater, Realismus, Realität beteiligt ist. Ein Symposium, das sich mit der Geschichte der Gegenwart und dem Begriff des Realismus in Bezug auf das Theater widmen wird. Im zweiten Teil des Interviews, das ihr gleich hört, wird es um drei wichtige Protagonisten des realistischen Theaters gehen, nämlich um Bertolt Brecht, Peter Hacks und Heiner Müller. Drei Namen, die im Programm des Symposiums am kommenden Wochenende in Berlin zu finden sind. Theater, Realismus, Realität, das ist der Titel eines Symposiums, das am 22. und 23. Juli in Berlin stattfinden wird. Ein Symposium, bei dem der Realismus und das realistische Theater im Zentrum der Diskussionen stehen wird. Wenn man einen Blick ins Programm dieses Symposiums wirft, dann stechen da drei Namen heraus: Bertolt Brecht, Peter Hacks und Heiner Müller. Diese drei Dramatiker haben jeweils auf spezifische Weise an der Entwicklung eines realistischen Theaters mitgewirkt. Alle drei haben in der DDR gewirkt. Bertolt Brecht hatte ursprünglich eigentlich in der amerikanischen Besatzungszone ein Theater aufbauen wollen, ist dann aber in der DDR gelandet. Er hat sich der DDR verbunden gefühlt, aber hat trotzdem eine kritische Distanz zu ihr gewahrt. Er ist dann Ende der 50er Jahre gestorben. Kurz zuvor hatte sich ein junger Dramatiker aus dem Westen an ihn gewandt, Peter Hacks, der die DDR zu seiner politischen Wahlheimat machte und der dann einer ihrer bekanntesten Stückeschreiber geworden ist. Ein Schriftsteller, der vielleicht manchmal staatstragender als die Regierung der DDR selbst gewesen ist. Hacks unterstützte Anfang der 60er Jahre einen anderen jungen Dramatiker, Heiner Müller. Peter Hacks und Heiner Müller, die wurden dann jedoch im Laufe der Zeit zu Antipoden. Bis zuletzt hatten jedoch beide gemeinsam, dass sie sich beide auf Brecht bezogen haben. Brecht, Hacks und Müller, diese drei Namen sind aufs Engste mit der Entwicklung des Theaters in der DDR verbunden. Jakob Heiner, Mitorganisator der Tagung Theater, Realismus, Realität, schildert, was das Interessante an dieser Entwicklungslinie ist. zuerst muss vielleicht noch gesagt werden, dass das jetzt diese drei Figuren sind, die jetzt so eine große Rolle spielen in dem Programm des Symposiums, ist eine gewisse Zufälligkeit. Uns hätten durchaus auch noch Fragen darüber hinaus interessiert, aber das hatte sich so ergeben, weil auch eben das immer wieder Bezugspunkte waren, auch unsere Diskussion im Vorfeld der Konferenzorganisation. Und weil man tatsächlich auch an diesem, sagen wir jetzt einfach mal Dreiergespann, doch einige sehr interessante Fragen aufmachen kann. Du hattest gesagt, Bertolt Brecht kommt quasi aus der Zeit der entschiedensten Klassenkämpfe und auch der Zeit natürlich des Faschismus, Nationalsozialismus und des Exils und landet in der DDR. Und man merkt auch in den Notizen aus den 50er Jahren, wie Brecht über eine neue Art auch von Theater nachdenkt und er macht sich Gedanken über einen Übergang vom epischen zum dialektischen Theater und erweitert quasi auch schon seine Perspektive nochmal sehr stark, bearbeitet zum Beispiel auch nochmal antike Klassiker, beschäftigt sich nochmal stärker mit Shakespeare und dem elisabethanischen Theater und er sieht neue Aufgaben für eine neue Dramatik kommen, so formuliert er das dann auch auf dem Schriftstellerkongress Mitte der 50er Jahre. Und dann kommt tatsächlich eine neue Generation von jungen Dramatikern. Dazu zählen eben auch Hax und Müller. Die beiden nun haben ja erstmal relativ viel gemeinsam. Sie stehen in der Folge von Brecht, aber auch eben in Bezug zu neuen Aufgaben und natürlich zahlreichen neuen Stoffen. Also ich meine, es ist sehr viel passiert. Man merkt das in den frühen Stücken der 50er und 60er Jahre. Da geht es um Bodenreform, Vollkollektivierung, Maschinisierung, natürlich auch verschiedene Klassenkämpfe, die es in der DDR gab. Wie verhalten sich die Kleinbauern zu den Großbauern, zu den Fabrikarbeitern? Wie stehen die einzelnen Fabriken zueinander in Konkurrenz? Was bedeutet überhaupt sozialistische Produktion, ohne quasi durch das Wertgesetz und die Konkurrenz irgendwie vermittelt zu sein? Also das sind alles quasi schon drängende Fragen irgendwie der Gegenwart, die natürlich auch einer Bearbeitung bedürfen. Und tatsächlich, diese junge Generation wählt auch eine dramatische Bearbeitung dieser Stoffe. Doch mit der Zeit, zum einen quasi stabilisiert sich die DDR und damit werden die Widersprüche vielleicht eher etwas gedämpft, würde ich sagen. Sie haben auf jeden Fall eine nicht mehr diese Dringlichkeit, die sie vielleicht in den 50er und 60er Jahren haben. Und damit erweitert sich natürlich auch der Blick der Kunst und der Dramatik und die Tendenz geht dahin, und zwar sowohl bei Heiner Müller und Peter Hax, größere Stoffe auch anzugehen und auch sich zum Beispiel mit antiken Bearbeitungen auseinanderzusetzen, was damit stehen die jetzt überhaupt gar nicht allein. Das ist quasi, das kann man im französischen Existenzialismus genauso sehen, dass sie die beschäftigen sich auch mit antiken Mythen. Das ist quasi, man könnte fast sagen, eine allgemeine Tendenz. Und es ist ja auch eine gar nicht so unfruchtbare Methode. Also auch in der Philosophie, wenn man an das Odysseus-Kapitel der Dialektik der Aufklärung denkt oder ähnliches, man hat ja immer wieder festgestellt, dass die antiken Mythen, auch in der Psychoanalyse natürlich bei Freud, Ödipus, dass die antiken Mythen ein erstaunliches Fassungsvermögen haben quasi für menschliche Erfahrungen, die offensichtlich sogar sich auch noch 2500 Jahre später artikulieren kann. Und das passiert eben dann auch bei Hax und Müller. Und dann stellen sich aber auch ästhetische Differenzen ein, beziehungsweise sie werden deutlicher. Es zeigt sich, dass Heiner Müller eher zur Tragödie neigt, Peter Hax eher zur Komödie. Beide haben ganz gute Gründe auf ihrer Seite, sowohl das eine wie das andere zu begründen und auch die Nützlichkeit dieser Genres. Nun gut, also auf jeden Fall manifestiert sich immer mehr eine Art politisch-ästhetische Feindschaft zwischen Hax und Müller, die auch darin besteht, dass Hax auf so etwas wie eine sozialistische Klassik sich beruft, beziehungsweise er die Zeit auch dafür gekommen sieht und damit einen großen utopischen Blick in der Menschheitsgeschichte nach vorn werfen möchte. Und Heiner Müller sich mit seinen wie er das nennt, proletarischen Tragödien in Zeiten der Konterrevolution sich eher für das auch Unbearbeitete und auch das aus der Vergangenheit mitgeschleppte interessiert und quasi sein Interesse eher am fortwirkend Negativen. Hax hat das relativ schnell dann als eine Art Wiederkehr der Konstellation der Weimarer Klassik begriffen, quasi wo es die Klassik und die Romantik gibt und hat Heiner Müller der Romantik zugeordnet. Das ist eine Analogie, die überhaupt nicht in allen Aspekten trägt, aber die in einer gewissen Art und Weise, glaube ich, etwas fruchtbar ist, was auch das Verhältnis zum Beispiel von Dissidenz und, sagen wir, in bestimmten staatstragenden Gestos betrifft, quasi Goethe gegen die Romantiker. Aber in diesem ganzen Streit werden tatsächlich überhaupt wichtige Diskussionen geführt über das, was Theater ist, was Theater kann, wie es sich verändert, welche Fortschritte es natürlich auch macht. Und so, dass wir, glaube ich, heute, wo wir, glaube ich, in einer Situation stecken, wo quasi die materiellen Bedingungen relativ schlecht sind und die gesellschaftlichen Fortschritte nicht erkennbar sind, beziehungsweise eher Rückschritte erkennbar sind, wir natürlich auch vor der Frage stehen, was eigentlich auch mit Fortschritten in der Kunst heute anzufangen ist und inwieweit eigentlich auch die vergangenen Fragen eigentlich für heute noch tragfähig sind. Das ist etwas, was auf dieser Tagung auf jeden Fall untersucht werden soll. Genau, da würde ich auch nochmal nachfragen, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Geschichte des Theaters in der DDR, mit den theatertheoretischen Debatten, die damals geführt worden sind, dann hast du ja schon ganz deutlich gemacht in dem, was du erzählt hast, dass es hochspannender Stoff ist und dass das sehr ergiebig ist, da zu gucken. Aber es stellt sich ja dann trotzdem nochmal die Frage, ja, nach der Geltung, die diese Debatten und diese Entwicklung haben kann für die Gegenwart. Und da würden wir auch so ein bisschen vielleicht wieder beim Gegenwartszustand des Theaters kommen und dann vielleicht sozusagen diese DDR-Auseinandersetzung des Theaters. Und dann scheinen das für mich ja erstmal zwei verschiedene Welten zu sein, wenn ich mir das Theater heute anschaue. Also was für eine Geltung kann diese Auseinandersetzung haben für die Gegenwart? Ja, ich meine, tatsächlich ist das eine in einer gewissen Art und Weise etwas unzeitgemäße Auseinandersetzung. Darin liegt vielleicht auch ein bisschen der Reiz, dass das nicht unmittelbar übersetzbar ist, sondern die Tatsache, dass in der DDR, eben die DDR hat das Theater sehr maßgeblich gefördert und quasi als eines ihrer zentralen Selbstverständigungsmedien aufgefasst, sodass tatsächlich viele ästhetische Fragen und überhaupt auch eben die Fragen von Kunst und Gesellschaft tatsächlich Fragen waren, die direkt mit dem Theater verbunden waren. Das mag in der BRD auch schon etwas anders gewesen sein. Ich denke sicherlich auf jeden Fall mit der Einführung des Privatfernsehens in den 80er Jahren, dass ziemlich sicher eigentlich die führende Rolle eigentlich in sowas wie der gesellschaftlichen Kommunikation durch so etwas Ähnliches wie künstlerische Mittel eingenommen hat. So betrachtet ist unsere Situation wirklich sehr anders. Und es gibt eben auch etwas Fremdes irgendwie, also wo diese Debatten nicht unmittelbar für unsere Erfahrungswirklichkeit taugen und aber das gerade vielleicht auch wieder den Blick schärfen kann darauf, dass es eben sehr verschiedene Phänomene gab. Also ich meine, die Tatsache, dass diese Diskussionen in der DDR noch keine 30 Jahre her sind, aber in einer gewissen Art und Weise ihre allgemeingesellschaftliche Gültigkeit komplett verloren haben, kann uns vielleicht auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass natürlich auch diese Theaterform, wie sie uns im Moment als quasi gegeben und natürlich auch erscheinen, wiederum auch auf ihre historische Bedingtheit zu überprüfen und ihre Voraussetzungen. Also da sehe ich das auch als eine Form, ja, wie eine Kontrastfolie, an der etwas auch über die Gegenwart erkennbar wird, ohne dass es unmittelbar ein Teil davon ist. Ihr hörtet hier Jakob Heiner im Gespräch über ein Symposium, das am nächsten Wochenende in Berlin stattfinden wird. Theater, Realität, Realismus. Das ist der Titel dieses Symposiums und das Programm dieser Tagung. Das ist einsehbar im Internet unter der Adresse realität-realismus.net. Diese Tagung findet am 22. und 23. Juli in Berlin in der Humboldt-Universität statt.

Mal wieder nächtelang geredet bis zum Morgengrauen. Sich mit Gedanken schweren Worten gegenseitig zugehauen. Die Differenzen ausgekostet bis zum Widerspruch gegraben. Was du sagtest war schon gut, nur wird es keine Folgen haben. Herzlich willkommen im Club der Unsichtbaren, die keine Waffen haben, aber die Chimären um sich scharen. Keine Konsequenzen ziehen oder Entscheidungen treffen. Radikal, doch niemals konsequent. Wir sind besessen, was uns bedrückt und uns beschneidet, haben wir längst erkannt. In Gedanken den Palast gesprengt und das Problem benannt. Wir sind gut getarnt, wir bleiben unbekannt. Da wir den anderen so weit voraus sind, haben wir uns verrannt. Weil wir uns niemals mit leichten Sachen tragen und keine unbedeutenden Absichten haben. Kommt bei uns der feinste Unterschied zum Tragen, dann wird getrennt marschiert, auch wenn wir niemals schlagen. Wir sind innerlich zerrissen, haben uns gespalten, die Partei des Glücks. Gnadenlos, aber verhalten die Geschichte hinter uns. Sie erdolcht uns hinterrücks, sie überrollt uns, während wir ihre Rest von uns verwalten. Tragen kranke Leiber, wir sind blass und schmal, wir sind euch überlegen, aber nicht numeral. Bis zum Ende negativ, aber unbestimmt, weil wir nicht unparteiisch sind, aber brutal neutral. Nicht auf den ersten Blick erkennbar, so sind wir doch seltsam schön im Allgemeinen. Lächerlich und peinlich, doch du wirst schon sehen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir lachen jetzt schon, um zu testen, wir vernichten das Gelächter jener Wichte, die uns ächten. Du kannst uns gern besuchen, hier ist die Eintrittskarte, wenn du nicht viel erwartest und du dir gewahrt bist, dass wir Probleme nur sezieren und keine Lösung präsentieren, was manchmal hart ist. Es reicht dir nicht, okay, warte. Also es geht tatsächlich um eine ziemlich gehörige Umwälzung, die anvisiert wird. Und das hat auch seinen Sinn, weil es sozusagen diese komplette Zerstörung der alten Welt ausdrückt. Also dass nicht nur Stellschrauben verdreht werden sollen, hier ein Steuersatz angepasst werden oder sowas, sondern dass tatsächlich der gesamte Modus der Produktion und Reproduktion der Gattung geändert werden soll. Lang lebe Lucy Liu bis zum Kommunismus.